Ich habe gestern auf meinen Wunsch einer Aufnahmeverhandlung beiwohnen können, weil ich glaubte, aus dieser unmittelbaren Verhandlung, aus diesem Gespräch, doch lernen zu können. Und ich habe gelernt, meine Damen und Herren. In meiner Gegenwart wurden drei Fälle verhandelt. Ein Fall eines jungen Bauern, gerade um die 30 rum, unverheiratet, der den väterlichen Besitz, der wahrscheinlich schon seit langer, langer Zeit in der Familie vererbt worden war, verließ, weil er sagte, mein Untergang ist mir doch gewiss. Es habe mir gesagt, wenn ein junger Bauer Haus und Hof verlässt, um in eine ungewisse Zukunft zu gehen, dann muss er doch den sicheren Untergang dort in der Ostzone vor Augen haben. Und ich habe mich weiter gefragt, was soll denn aus einem solchen jungen Bauern werden? Die Aufgabe, die da zu lösen ist, ist eine Aufgabe internationalen Charakters. Und wir können solche junge Bauern, namentlich wenn sie ziemlich frei sind, die müssen wir dem Bauernstand zu erhalten suchen, damit sie eines Tages wieder mit dazu beitragen können, den Osten zu kolonisieren. Ich habe das Wort wieder zu kolonisieren sehr bedacht ausgesprochen. Und ich glaube, man wird dieser Aufgabe diesen Namen geben müssen. Und ich denke mir, wir haben im Bundeskabinett darüber schon gesprochen, in den letzten Tagen, und wir werden weitere Schritte tun, dass gerade für solche Flüchtlinge eigentlich ein mehrjähriger Aufenthalt in Kanada eine sehr gute Lösung sein würde. Er kann dort seinen landwirtschaftlichen, seinen bauerlichen Berufen treu bleiben. Und er bleibt der deutschen Heimat verhaftet. Ich glaube, wir sollten gerade diese Lösungsmöglichkeiten jetzt sehr intensiv verfolgen. Und es ist ja auch Gott sei Dank, wenn auch erst nach einer gewissen Zeit in internationalen Kreisen der Gedanke lebendig geworden, dass es sich dabei nicht nur um eine deutsche Aufgabe handelt, sondern dass es sich um eine Aufgabe des gesamten Westens handelt. Denn alle diese Leute, die nun flüchten müssen, meine Damen und Herren, Sie sind doch Vorposten des Westens gegenüber dem heranstürmenden Osten.